Hello. Podrías traer. Wir machen ein Projekt und podría fragen, ob wir das hier lassen. Also es ist für die Flyers und das ist eine Umfrage, damit die Leute hier ausfüllen und hier reinstecken. Ja, super, danke. Darf ich hier kurz eine Aufnahme machen von diesem Geräusch? Wo kommt das her? Von da hinten?